Es begab sich aber zu jener Zeit, es gab nämlich noch keinen König in Israel, da hielt sich ein levitischer Mann im Innern des Gebirges Ephraim als Fremdling auf, der nahm sich ein Mädchen aus Bethlehem in Juda zum Kebsweibe. Aber dieses sein Kebsweib wurde zornig auf ihn und entlief ihm und ging zu ihrer Familie nach Bethlehem in Juda und verweilte dort eine Zeit von 4 Monaten. Darauf machte sich ihr Mann ihr nach auf den Weg, um ihr zuzureden und sie zurückzuholen, er hatte seinen Diener und ein paar Esel bei sich. Als er nun zu ihrer Familie gelangt war und der Vater des Mädchens ihn erblickte, war er erfreut über seine Ankunft. Sein Schwiegervater, der Vater des Mädchens, nahm ihn bei der Hand und führte ihn hinein, und er blieb 3 Tage bei ihm. Sie aßen und tranken und blieben dort über Nacht. Am 4. Tag aber, als sie sich des Morgens erhoben hatten und er sich auf den Weg machen wollte, sagte der Vater des Mädchens zu seinem Eidam, stärke dich erst mit einem Bissen Brot, hernach mögt ihr reisen. So blieben sie denn und die beiden aßen und tranken zusammen, dann aber bat der Vater des Mädchens den Mann, lass es dir doch gefallen und bleibe über Nacht und sei guter Dinge. Aber der Mann erhob sich zum Weggehen, sein Schwiegervater nötigte ihn jedoch, dass er noch einmal über Nacht da blieb. Als er sich dann am 5. Tage frühmorgens aufmachte, um zu gehen, sagte der Vater des Mädchens, stärke dich doch erst und verzieht, bis der Tag sich neigt. So aßen die beiden zusammen. Als dann der Mann aufstand, um mit seinem Kebsweib und seinem Diener zu gehen, sagte sein Schwiegervater, der Vater des Mädchens, zu ihm, sieh doch, wie der Tag abgenommen hat, es wird Abend, bleib doch über Nacht. Sieh, wie der Tag sich neigt, bleibe hier über Nacht und sei guter Dinge. Morgen früh mögt ihr dann eures Weges ziehen, damit du heimgelangst. Aber der Mann weigerte sich, über Nacht zu bleiben, machte sich auf den Weg und gelangte bis gegenüber von Jebus, das ist Jerusalem. Er hatte aber ein paar gesattelter Esel und sein Kebsweib bei sich. Als sie sich nun bei Jebus befanden und der Tag schon stark abgenommen hatte, sprach der Diener zu seinem Herrn, komm, lass uns in der Jebusiter Stadt da einkehren und darin übernachten. Sein Herr entgegnete ihm, wir wollen nicht in einer Stadt der Fremden einkehren, wo keine Israeliten wohnen, sondern wollen bis Gibea weiterziehen. Und er sprach zu seinem Diener, komm, wir wollen nach einer der Ortschaften hingehen und in Gibea oder Rama übernachten. So zogen sie des Weges weiter, aber nahe bei Gibea, das zu Benjamin gehört, ging ihnen die Sonne unter. Da kehrte sie dort ein, um in Gibea zu übernachten. Als er nun hinkam, verweilte er auf dem freien Platze der Stadt, aber da war niemand, der sie zum Übernachten in sein Haus aufgenommen hätte. Es erschien aber ein alter Mann, der des Abends von seiner Arbeit vom Felde heimkehrte, er stammte vom Gebirge Ephraim und verweilte als Fremdling in Gibea, während die Leute des Orts Benjaminiten waren. Als dieser nun aufsah und den Wanderer auf dem freien Platze der Stadt erblickte, fragte der alte Mann, wohin gehst du und woher kommst du? Er antwortete ihm, wir sind auf der Durchreise von Bethlehem in Juda nach dem Innern des Gebirges Ephraim, von da bin ich hier. Ich bin nach Bethlehem in Juda gereist und bin nun unterwegs nach meinem Hause, aber da ist niemand, der mich in sein Haus aufnimmt. Wir haben sowohl Stroh als Futter für unsere Esel, ebenso haben wir Brot und Wein für mich und deine Magd und für den Diener, den deine Sklaven bei sich haben, an gar nichts fehlt es. Da sagte der alte Mann, willkommen. Nur, wenn es dir an irgendetwas gebricht, überlass mir die Sorge. Jedenfalls aber darfst du nicht im Freien übernachten. Hierauf führte er ihn in sein Haus und gab den Eseln Futter, und sie wuschen ihre Füße und aßen und tranken. Während sie so sich gütlich taten, da umringen plötzlich die Männer der Stadt, nichtswürdige Menschen, das Haus, drängten gegen die Tür und riefen dem alten Manne, dem Hausherrn zu, gib den Mann heraus, der in deinem Haus eingekehrt ist, dass wir ihm beiwohnen. Da ging der Mann, der Hausherr, zu ihnen hinaus und sprach zu ihnen, nicht doch, ihr Brüder. Begeht kein Unrecht. Nachdem dieser Mann in mein Haus eingekehrt ist, dürft ihr eine solche Schandset nicht verüben. Da ist ja meine jungfräuliche Tochter und sein Kebsweib, die will ich euch herausgeben, und ihr mögt ihnen Gewalt antun und mit ihnen verfahren, wie es euch gut dünkt. Aber an diesem Manne dürft ihr eine derartige Schandset nicht verüben. Aber die Männer wollten nicht auf ihn hören. Da fasste der Mann sein Kebsweib und führte sie zu ihnen hinaus auf die Straße, und sie wohnten ihr bei und trieben ihren Mutwillen mit ihr die ganze Nacht hindurch bis an den Morgen und ließen sie erst los, als die Morgenröte aufging. Als nun der Morgen anbrach, kam das Weib und brach vor der Haustüre des Mannes, bei dem ihr herweilte, zusammen und blieb liegen bis zum lichten Tag. Als aber ihr Herr am Morgen aufstand, die Haustür öffnete und heraustrat, um seines Weges zu ziehen, da lag das Weib, sein Kebsweib, vor der Türe des Hauses mit den Händen auf der Schwelle. Er redete sie an, steh auf, wir wollen gehen. Aber es erfolgte keine Antwort. Da lud er sie auf den Esel und der Mann machte sich auf den Weg nach seinem Wohnsitz. Als er aber heimkam, nahm er ein Messer, erfasste sein Kebsweib, zerstückte sie vollständig in 12 Stücke und sandte sie im ganzen Bereich Israels umher. Da rief dann ein jeder, der es zu Gesichte bekam, so etwas ist nicht geschehen, noch gesehen worden seit der Zeit, wo die Israeliten aus Ägypten wegzogen bis auf den heutigen Tag. Nun bedenkt euch darüber, ratet und sprecht.